Soweit die brav kritischen Geschichtenerzähler. Dazu gesellten sich Collageure, parodierende bis zynische Verwurste akustischen Materials. Frank Zappa, der radikale Plagiator und Epigone, hielt schon Mitte der 60er Jahre böse grinsend ungenießbare Mischungen bereit. Ein Kapitel für sich. Damals waren die Zutaten noch nicht wert- und zollfrei. Selbst die Beatles wagten sich mit Revolution No. 9 ins Reich der Experimente. Viele öffneten die Türen ins Unbekannte. Wie vor einem riesigen Weihnachtskalender. In jeder Kammer ein kurzes Zitat. Gehetzt von Erinnerung zu Erinnerung. Auf der Suche nach der entscheidenden Sequenz. Rosebud musikalisch. Doch die Geschichten sterben einfach nicht aus. Insbesondere Liebesgeschichten. I love jazz music. That's pretty music, boy. Pretty. But it ain't really pretty. It ain't like girls in the magazines. It's beautiful. It's terribly beautiful. Say like a woman you might have been with last night. Or say an hour ago. Sad, huh? Sort of reminds me of that old building I live in. And my room looking out over Harlem's waters. Now catch this. Dig. Ein anderer Zweig relativ ungebrochener Abbildung, die improvisierte Musik. Immer wieder gekennzeichnet durch die spielerische Imitation von Naturgeräuschen, Tier- und Menschenstimmen, mit Hilfe von Instrumenten und Gesang. Ihre Naivität, sowohl ernsthaft als auch stilisiert. Ebenso ihr Markenzeichen, die Unmittelbarkeit, ungebrochen oder reflektiert. Das Begehren des Free Jazz und seiner Ableger kreist beständig um die Befreiung vom Geist des Konsumismus. Er will zum Selbermachen anregen. Seine Intellektualität soll kommunikativ sein, dilettantisch bleiben, um ansteckend zu wirken. Der Ausdruck versammelt sich immer um den vermeintlichen Kern eines Spielersubjekts. Fundus für Personalstile. Oh, my God. Selbst- bzw. handgemachte Geräusche und Klänge, erst von Dietmar Diesner, dann von John Zorn und ihren Saxophonen. Doch auch Stimmen sind fähig zu Anarchie, selbst physischer Revolte. Wenn sie ihre Anlage zu Trägheit und verzögerter Reaktion einmal überwinden, rehabilitieren sie den gesamten Körper. Phil Minden hat die Hörspielutopie der inneren Stimme, die den Sinn vollendet, längst verabschiedet. Exaltierte Alltagslaute in extremer Kunstfertigkeit. So klingen sie anfangs kaum identifizierbar, allmählich vertraut. Oder umgekehrt. Stimme pur. Hier verweist sie einmal nicht auf ihr Abwesendes, den sprachlichen Sinn. Schlürfen, rülpsen, schneuzen, stöhnen, schnalzen, seufzen, husten, schlucken etc. Auf Instrumenten vorgetragen entsteht ein Regenwald. Afternoon over Georgia Fawn. Thank you. Reminiszenzen. Denn auch der Free Jazz darf nicht länger episch sein. Wut, Verzweiflung, Trauer, Depression. Eklektische Musik schert sich wenig um die Sehnsucht nach Persönlichkeit und Ganzheit. Auch die Jazzer müssen heute gut drauf sein und die Dominanz der Komödie, wie der Film sie vorgibt, gutheißen. Und dennoch. Heute findet Musik, hauptsächlich sogenannte Grenzmusik, wieder zu ihrer archaischen, teils lautmalerischen, mimetischen, invektiven, teils transzendenten Bedeutung zurück. Erneut überlagert und übersteigt sie das gesprochene Wort an Bedeutungsvielfalt und Relevanz. Informationstheorie und die Universalmaschine Computer lösen die Poesie des Wortes ab. Seine Präzision wird in Musik übersetzt einer Vielzahl von Assoziationsmöglichkeiten geopfert. Dieser alle Medien überziehenden Tendenz zum inhaltlichen Rauschen, dem Ende der Zeichen, vermag allein die Musik gerecht zu werden. Sie häutet sich. Sie lässt ihre Innerlichkeit zurück und vermittelt keine Botschaft mehr. Einerseits also das immer Gleiche, andererseits immer raffiniertere Details. Sound ersetzt die Texte. Authentische Gefühle verlassen die Tanzfläche. Stattdessen treten auf Leute mit wachen Ohren. Sie führen vor, was ihnen gefällt, auf welche Stimmungen sie abfahren. Viele verschiedene Zitate werden faszinierenden Rhythmen unterworfen. Musik bietet nur sich selbst noch an. You've got a problem, let's dance. Dazwischen, Interludien, irritierende Zwischenspiele. Wie bei Janet Jackson. Hier zu einer Collage verbunden. Die optimistische Gesinnung der Texte, ihre naiven sozialen Klagen, absurd für den, der auftritt. We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision. Pushing toward a world rid of color lines. To teach the children. Period. A pain reliever. The bullets. Attempting fast money. Violent crimes are on the uprise. So frustrating. We are in a race between education and catastrophe. The knowledge. Count. Get the point? Good. Let's dance. Raven. Hey, Raven. Don't get me in here acting silly now. You're not taping this, are you? edit. In complete darkness, we are all the same. It is only our knowledge and wisdom that separates us. Don't let your eyes deceive you. That's the end? Die Vielfalt der Einzelheiten wird erst erkennbar, wenn man auftritt. Die Transparenz des Sounds ermöglicht das Nebeneinander unterschiedlich lauter, überhaupt völlig unterschiedlicher Klänge. Die Reverenz an verwöhnte Junghörer. Selbst Konzerte nämlich sind immer weniger live, sondern a priori strukturiert durch Bandeinspielung. Eigentlich ist die Sache ganz einfach, beweisbar mit einer guten Hi-Fi-Anlage. Während opulente Kompositionen im Autoradio zu drögen Hits zusammenschrumpfen, scheinen sie im lautgestellten CD-Player zu wachsen. Dröhnend werden sie zum Ereignis. Die Mischungen sind so raffiniert, dass immer etwas Neues entdeckt werden kann. Viele übereinander gelagerte Spuren, dazwischen der Rausch. Wie bei Prince. Dieses Chamäleon liebt die Androgenität des Ausdrucks. In einigen Stücken sind viele verschiedene Stile der U-Musik so nahtlos ineinander verwoben, dass der Eindruck entsteht, als sei er mit allen gleichzeitig groß geworden. Je näher diese Musik dem Ohr, desto bepackter mit Angeboten erscheint sie. Von weitem der Rhythmus, die Disco-Schiene. Vorne dann Alltagsgeräusche, Sprechgesang, Bläsersätze. Das Repertoire reicht von der Schnulze über Rock'n'Roll, Punk bis hin zum Jazz. Im Gegensatz zu Janet Jackson setzt er das akustische Überangebot der Realität wirklich um, ohne nur abzubilden. Seine Collagen schwingen nach im Ohr, obwohl ihre Dichte sich niemals auflöst. Nachhaltig wirkt der Gestus des en passant, als Kontrast zur offenbaren Verschwendungssucht, den Möglichkeiten unbewusster Wahrnehmung. Insgesamt die genau kalkulierte Dialektik zwischen Sparsamkeit und Überladensein. Der Geräusche, also die Realität unverständlichen Dazwischenredens und der akustischen Kulissen ohne Bedeutung, wird immer eigenständiger. Schon heute bilden disparate Versatzstücke der Wirklichkeit immer selbstständiger und selbstverständlicher Geschichten ohne Anfang und Ende. Entweder die schrägen Naturbilder und das Körperbewusstsein des Jazz. Oder Regen, Schritte, Menschenmengen. Klingeln der Telefone, die nicht abgenommen werden, Schüsse, Explosionen, Funkverkehr, Maschinenlärm, Video-, Fernseh- und Radiogeräte, der Geräuschkanon der U-Musik. Ausdruck allumfassender Anonymität. Das Hörspiel expandiert ohne sein Wissen. Ratgeber, neben den genannten, The Art of Noise, Sex Pistols, Cheech and Chong, Marion Brown, Fred Frith, Art Ensemble of Chicago, überhaupt Free Jazz. David Moss, Brian Eno, David Byrne, Heiner Goebbels, Thomas Dolby, Wayne Horvitz, Laibach, Einstürzende Neubauten, Yellow, Max Gold, Nene Cherry, Cold Cut, überhaupt Hip-Hop. Un drame musical instantané, Christian Markley, Holger Hiller, John Rose und immer wieder Pink Floyd. Thank you. Die Grenzen der Rationalität werden überschritten. In die Abgründe des Wahnsinns hinein und gebären schleppende Rücken. Look, Mommy, there's no plane up in the sky. Albträume fließen in die unterste Ebene erholsamer Lieder, kontaminieren die Idyllen. Keinesfalls erschöpft sich also diese Musik in der Reaktion auf die Übermacht von Breitbandgeräuschen, indem sie sie verdoppelt. Selbst wenn sie mit der Umweltverschmutzung durch Lärm zu versöhnen versucht, oder aber ihre Klangwellen direkt auf die Eingeweide treffen und das Gehirn ausschalten, bietet sie etwas an, über das zu reden uns inzwischen die Worte fehlen. Vielleicht die Faszination eines zitternden Rhythmus, der den Identitätsverlust ersetzt. Jedenfalls verarbeitet sie die Verflüchtigung des Sinns ohne Larmoyanz oder Gesten der Resignation. Musik dementiert die Einzigartigkeit des Menschen, lässt ihn gemein werden mit Vögeln und Tieren oder konfrontiert ihn mit kosmischen Klängen, die seinen Größenwahn der Lächerlichkeit preisgeben. Rhythmisierte Sounds relativieren inzwischen per se und ohne aufzutrumpfen unsere anthropozentrische Arroganz und stigmatisieren so auch den bloß vordergründigen, der Mode verfallenen Schmerz über die irreparable Naturzerstörung. Weit weniger als die anderen Künste und Medien scheint Musik in Form von Rap, Punk, Rock, Jazz etc. und ihren Vermischungen anfällig zu sein gegenüber den Folgen der dritten technologischen Revolution, der Priorität einer universellen Rationalität. Was ist, was hier drin ist? Alle Züge nutzen von der Zukunft aller dummer noch. Es scheint mir meine Stimme mehr zu sein. Computer bzw. Sample-Technik eröffnet der Musik die Möglichkeit, ihrer Tendenz zur reinen Form ungestraft folgen zu dürfen. Indem sie sich technisch exponiert, ja die Entwicklung hin zur Künstlichkeit sogar vorantreibt, organisiert sie bloß die maßlose Verfügbarkeit aller fantasierbaren Klänge und feiert so den Zusammenbruch der vernünftigen, klassischen Sinne-Hierarchie, die Befreiung des Ohrs aus der Zwangsjacke sprachlicher Semantik. Werden die musikalischen Erfahrungen der Vergangenheit weiter mitgedacht, bleibt auch das improvisatorische Potenzial erhalten und lebendig. Während vor allem der Rundfunk und das Fernsehen, aber auch die Literatur, eindeutig daran zu kränkeln beginnen, zu einem einzigen Medium, nämlich der elektronischen Datenverarbeitung, zusammengeschmolzen zu werden, hebt sich Musik immer mal wieder aus ihrer Diskriminierung, ihrer Reduktion auf bloße Hintergrundkulisse heraus. Is there any escape from noise? Fragt brüllend das amerikanische Trio Negative Land, bis es wehtut. Psychedelische Gitarrenklänge oder einfache Rhythmen, dazu Ausschnitte aus Fernseh- und Radioshows. Unerschöpfliche Quellen akustischen Mülls. Hunderte von Jingles werden eingespeist in den gigantischen Albtraum verheerend künstlicher Wirklichkeiten. Shows als Lebensersatz. Bloßgelegt wird ihr gleichmacherischer wie aggressiver Impetus. Phrasen in Endlosschleifen, die immer bedrohlicher werden bei jeder neuen Wiederholung. Die Verkabelung der Köpfe. Wenn du 26 Amerikaner töten musst und 17 hast du schon getötet, wie viele bleiben dir dann zu töten übrig? If you have 26 Americans to kill, S-I-M, and you've already killed 17 Americans, P-L-O-T, how many Americans does that leave for you to kill? Simplot, shock it to me, baby. S-I-M. Why are the children? P-L-O-T. Doing what they're doing. S-I-M. Why are the children? P-L-O-T. Doing what they're doing. Murder and music. Simplot. Murder and music. Murder and music. Murder and music. Dieser Zusammenhang markiert ein Paradox. Die äußerste Spitze nämlich sowohl der Kritik als auch des Zynismus. Die Gruppe selbst brachte sich in Verbindung mit der Tat eines Jugendlichen, der seine tief religiöse Familie mit der Axt erschlug. Zeitungsmeldungen zufolge hatte es kurz vor dem Mord beim Abendbrot eine heftige Diskussion über Musik gegeben. Nun lancierte Negative Land das Gerücht, es habe sich dabei um ein eigenes Stück gehandelt, Christianity is Stupid. Kritik als zynische Simulation. Die Musik, selbst die aus dem vermeintlichen ästhetischen Ghetto-Kulturindustrie, hat's überlebt. Unter ihrer Domäne spielt sich nämlich erneut oder noch immer die Quintessenz sozialer, wie auch immer verstümmelter Kommunikation ab, in Form geselliger Grenzüberschreitungen und Schallräuschen auf Feten, in Diskurs und Konzerten. Noch während sie verdummt, verstärkt sie den Überlebensimpuls. Noch in ihrer Propagandafunktion vermag sie, Kraft der Lüge wahrzusprechen. Denn laute Musik als Zentrum kollektiver Inszenierungen, aber auch als tägliche Besonderheit, als Thrill, nicht Brei, unabhängig vom einzelnen Text oder Song, als besinnungslose Sehnsucht nach Rhythmus, dem Eingedenken des eigenen Herzschlags, vernebelt und betäubt nicht nur, sondern schärft auch die Wahrnehmung. Hier tut die Tendenz zur Vereinheitlichung durch Digitalisierung, zum Versatzstück, zur Kopie, zum Zitat, nicht so weh wie anderen künstlerischen Ausdrucksformen. Die Magie der Musik, die dem Stempel einer rigiden Vernunft zu entschlüpfen vermag, ist also noch immer intakt. Amerikanischer Exorzist gibt den Ton an. Sein Gestus wird entlarvt. Er selbst ist der Teufel. Raffiniert geschnittene und zum Teil mit Echo versetzte, unsauber aufgenommene Ausschnitte einer Radiosendung mit dem diabolischen Gesundbeter in Aktion bilden sowohl den Solo-Gesang als auch das Material für den Refrain. Technisch minderwertige Radiomitschnitte dienen also als Basis einer Komposition, die erst nachträglich für diese Stimme konzipiert wurde. Subversion und Unterhaltung bilden keine Gegensätze mehr. Die von außen aufgezwungene, also fremdbestimmte Transparenz als Chance, als Vermischung ehemals feindlicher Sphären, ein Stück des alten Traums von der Versöhnung zwischen ernster und heiterer Musik. Dass Kunst eine Ware ist, muss nicht mehr diskutiert werden, die Inhalte werden einfach nicht mehr geglaubt. Und die Musiker tragen ihre Sprachlosigkeit selbstbewusst vor, ohne schlechtes Gewissen. Sie sind es, die erklärungsmüden Pragmatiker, die heute der akustischen Kunst entscheidende Impulse schenken und die Dominanz des traditionellen Komponisten ersetzen. Pendler zwischen den Welten, zwischen kompositorischer Struktur und Improvisation, zwischen Unterhaltung und Aufmerksamkeit, zwischen Zitaten aufgewärmter Formen und Experimenten. Die Zukunft des erzählenden Hörspiels liegt in der Musikalisierung der Form. Der Amerikaner John Zorn komponiert akustische Filme ohne Worte. Denn Sprache bleibt Partikel unter vielen, inhaltlich bedeutungslos. Souverän spielt er mit den atmosphärischen Assoziationsräumen der Krimi-Klischees. Hinter dem extrem forcierten, hemmungslosen Ausverkauf thematischen Materials lauern allerdings Gefahren. Die referenzlose Flexibilität könnte zum Fetisch verkommen. Unabweisbar jedoch die wachsende Tendenz zu Ungeduld und Hektik und das Bedürfnis, möglichst viele Informationen in möglichst kurzer Zeit geboten zu bekommen. Auch fürs Hörspiel. Opulente Arsenal elektronischer Spielereien in den Grenzbereichen der U-Musik und die immer stärker differenzierten Tonspuren des Films. Eine Herausforderung. die inzwischen erreichte objektive Grenze unserer visuellen Wahrnehmungskapazität, deutlich markiert durch die extrem schnellen Schnitte bei Videoclips, schafft einen Freiraum. Das Hörspiel könnte ihn nutzen. Indem es die Physiologie des Ohrs als dem seelischen Sinn von der noch heute wirksamen ideologischen Ausrichtung auf Innerlichkeit befreit. Die Befähigung des Hörspiels zu Konzentration und Eingedenken könnte es dem Terror von Reizüberflutung und Geschwindigkeit aussetzen. Da es nämlich schon per se dem Innen, dem Gedankenraum verpflichtet ist, können die Überfälle extrovertierter Techniken und Absichten keinen Schaden anrichten. Das Ohr als Weg. Säkularisiert jedoch. Kein New Age. Noch immer liegen die ästhetischen Möglichkeiten des Hörspiels in seinem wahrnehmungsstrukturellen Anachronismus begründet. Die Gefahr, sie zu verschenken, lauert in der permanenten Versuchung, immer wieder die fest umrissenen Grenzen eines konsistenten Ich zu simulieren, sie zumindest beim Hörer zu suggerieren. Ein obsoleter Subjektbegriff blockiert die überfällige Revolte der erzählenden Form. Musik zum Roman von Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Hier versteht vielleicht jeder die Sprache der Musik, so nah bei den Walen. Hörspiel als gigantischer Behälter für spezifische, ausdrucksstarke Lautsphären, für die inzwischen verzerrte und überlagerte lebendige Vielfalt klanglicher Umwelten. Oder die Chimäre vom inneren Zentrum, dem Selbst, einfach auf den Begriff des Rhythmus übertragen. Jeder Hörer sucht sich seinen eigenen Beat. Warum habe ich in der Schule nicht aufgepasst oder die falschen Bücher gelesen, Poesie statt Physik? Die Zeit ist aus den Fugen und irgendwo in der vierten oder in der 20. Etage, das Oder schneidet wie ein Messer durch mein fahrlässiges Gehirn, wartet in einem wahrscheinlich weitläufigen und mit einem schweren Teppich ausgelegten Raum hinter seinem Schreibtisch, der wahrscheinlich an der hinteren Schmalseite des Raumes dem Eingang gegenüber aufgestellt ist, mit meinem Auftrag der Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, auf mich Versager. Vielleicht geht die Welt aus dem Leim und... I imagine the despair of number one. His suicide. His head. The portrait adorns every public office. On the desk. Der Mann im Fahrstuhl. Musik inszeniert den Autor als Autor. Nahezu stotternd, steif, unnahbar. Das letzte Subjekt. Heiner Goebbels konfrontiert die Texte von Heiner Müller mit Rhythmus, zuweilen mit Kitsch. Die permanente Oszillation zwischen Authentizität und Spruch, zwischen Stringenz und Versatzstück, zwischen Wahrheitsanspruch und Klischee, zwischen historisch bedingter Härte und Machismo. Bollock, Bollock, Bollock, Bollock, Bollock, Bollock, Olamske Chaussee. Teil 5, der Findling. Er saß mir gegenüber in der Sprechzeit, meine 5 Jahre lang im Zuchthaus Bautzen. Er predigte mit Marx und Engels Zungen für sein Arbeiterparadies. Ich sah, wie seine Lippen sich bewegten und zwischen den Zähnen seine Zunge, Schweiß in seiner Stirn, wenn er in Fahrt kam, Tränen. Und was er sagte, war wie nicht gesagt in meinem Umzug von Berlin nach Bautzen. In einer nicht vergessenen Sommernacht im Jahr der Panzer 1968. Sagte ich kein Wort und keine Silbe seine Sprechzeit lang, aber ich tat ihm den Gefallen und kassierte die Geschenke und sein Rücken war krummer jedes Mal, wenn er zurückging in seine Hölle, die sein Paradies war. Und ich durfte zurück in meine Zelle, dort lernte ich, was man zum Leben braucht. Glas fressen oder Klingen kauen zum Beispiel, setzt die Gefängnisordnung außer Kraft. Mein zweiter Umzug war mit Brief und Siegel. Mit willst du wirklich, weißt du, was du tust? Hier hast du Wohnung, Arbeit, Sicherheit. Dort gilt der Mensch nicht, nur das Kapital. Wolokolamska Chaussee 1 bis 5. Das waren erst einmal 5 gattungsunabhängige Textstücke von Heiner Müller, die die entscheidenden Eckdaten der DDR-Geschichte verhandeln. Nämlich den sogenannten Vaterländischen Krieg, den 17. Juni 1953 und die Auseinandersetzung 1968. Heiner Goebbels hat nun jedem Teil ein musikalisches Genre zugeordnet. Dem ersten Speed Metal, dem zweiten Folk Music, dem dritten und vierten Teil moderne Chormusik bzw. Symphonik, dem fünften eben Rap, akustische Kunst. Mithilfe musikalischer Prämissen. Die Abwendung von der Wortdramaturgie. Genaue Geräusche, unbewusste Wirkungen, selbstbewusste Klischees, furchtlose Übertreibungen, Klitterungen, Zitationen, Cartoon und Melodram. Es ist der Moment der Musik. Existenz aufbrechen, Ausdruckswut und sagen wollen, neue Worte suchen, alles erklären wollen, nicht zurande kommen. Die Musik läuft. Warum sagt die Musik genau all das, was ich sagen muss? Sie sagt Sehnsucht, Wille, Überschwang, Passion, Triumph. Die Musik sagt, was ich will. Die Worte kruspeln so komisch im Kopf herum, kommen raus und sagen, was sie wollen. Die Klarheit der Musik hingegen, alles logisch und Leidenschaft. Hörst du das? Hörst du das? Logisch, klar, genau. Reinhard Götz. De la Soul. Von der Seele des Hörspiels. In Hip-Hop, Rock und Jazz. Soiree von Stefan Hart. Es sprachen Christian Brückner, Gertraud Heise, Stefan Hart und einige Passanten. Kinderstimme Jakob Rentorf. Ton Udo Schuster. Schnitt Hildegard Schöllhorn. Regie Stefan Hart. Seven feet. Oh, you know, Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1990. Redaktion Hans Burkhard Schlichting.